Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW. Westfälische Rundschau. Zu den aktuellen Entwicklungen bei der Westfälischen Rundschau sagt Thorsten Sommer, arbeitspolitischer Sprecher der Piratenfraktion im Landtag NRW, wenn ein Zeitungsverlag eine komplette Redaktion entlässt, das Blatt aber mit Zulieferungen von Wettbewerbern fortführt, ist dies eine Verhöhnung der Leser. Der Leser ist doch nicht dumm. Er wird merken, wenn das lokale Informationsangebot dünner und austauschbarer wird. Gerade der lokale Nachrichtenmarktplatz braucht einen Vermittler für die Information und jemanden, der die Ereignisse einordnet, nicht nur auf bedrucktem Papier. Die WAZ-Gruppe hat offensichtlich keine Strategien für die digitalen Märkte von heute und morgen. Der andauernde Arbeitsplatzabbau, das Ausdünnen des Angebots und das offensichtliche Hoffen auf einen Internetsteuer in Form eines Leistungsschutzrechts sind wenig erfolgversprechende Ansätze für die Zukunft. Die WAZ-Gruppe war es, die in den 90er Jahren das Internet als einen vorübergehenden Trend bezeichnet hat. Die WAZ-Gruppe war es, die alle Benefits einer freien Gesellschaft bei Lohnverhandlungen, Entlassungen etc. gerne mitnimmt, auf der anderen Seite aber alle Nutzer möglichst beschränken und per Leistungsschutzrecht alles kontrollieren und abschöpfen will. So geht die Medienvielfalt in NRW zugrunde. Es wird höchste Zeit für moderne Ideen. Die WAZ-Gruppe sollte die Marke Westfälische Rundschau lieber verschenken, zum Beispiel an eine Gruppe kreativer und innovativer Menschen, die einen digitalen Neuanfang machen wollen. Pressemitteilung für das Krähen ist gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.